Ulke. Der Ulke. Ich will nur was klarstellen. Ich stehle dein Dope. Ich schlag die Scheiße aus deinem Kuli. Und du kommst angetrabt und bringst mir noch mehr Meth. Auf dem Bett liegt und sich wie wild einen runterholt. We'll be right back. kommt, jetzt kommt, jetzt kommt.